Es gibt in diesem Jahr 100 Jahre nach 1914 viele Bücher zum Ersten Weltkrieg, aber womöglich keines wie das, was wir jetzt vor uns haben. Die Büchse der Pandora, Geschichte des Ersten Weltkriegs von dem Historiker Jörn Leonhardt. Was war der Erste Weltkrieg? Diese nur scheinbar simple Frage stellt Leonhardt in diesen über 1100 Seiten, um sie so gründlich wie nur denkbar zu beantworten. Unser Rezensent ist Arno Orzesik. Diese Gründlichkeit von Jörn Leonhardt, ist das so eine faktische, die jedes Schlachtdetail nachvollzieht, oder ist es eine Gründlichkeit der Deutung? Also es fehlt sicherlich nicht an Schlachtdetails und Erläuterungen zu Waffen, Strategien, Aufmarschplänen, aber Leonhardt, es geht nun wirklich meilenweit über das bloß Militärische hinaus, und zwar indem er schon am Wort Weltkrieg beide Teile ganz ernst nimmt. Er zeigt den globalen Krieg, der Länder auf vier Kontinenten betrifft, und er zeigt die Verwandlung der Welt, der Gesellschaft, der Politik, der Institutionen, der Medien, der Technologien, der Menschen, nicht zuletzt natürlich im Krieg und durch den Krieg. Viele Weltkriegsbücher erwecken ja den Eindruck, als sei am Ende doch irgendwie die Westfront die Hauptsache gewesen. Die Büchse der Pandora hingegen zeigt, dass der mörderische Taumel die halbe Menschheit und die Zivilisation als Ganze betroffen hat. Kurz, dieses Buch ist beispiellos ganzheitlich, bis hin zu den medizinischen Verfahren im Umgang mit sogenannten Kriegsveteranen, zu Fragen der Repräsentation des Krieges, zur Kriegsrhetorik. Plastizität ist das Motto. Und zur Ganzheitlichkeit, zur Gründlichkeit würde ja auch gehören, die Vorgeschichte des Krieges, auch die Nachwirkungen zu erzählen. Tut er das auch noch? Ja, das auch. Also er geht bis tief ins 19. Jahrhundert zurück, um die europäischen Macht-, Bündnis- und Gesellschaftskonstellationen aufzuzeigen, die sich dann 1914 aufs Unheilvollste irgendwie verknotet haben. Er erläutert am Ende auch die Hypotheken, die der große Krieg im 20. Jahrhundert und noch unserer Gegenwart hinterließ. Wobei für ihn, der Sieger des Krieges, keine Nation, kein Staat, kein Empire war, sondern der Krieg selbst, wie er schreibt. Oder wörtlich das Prinzip der totalisierbaren Gewalt als Möglichkeit, die uns ja bis heute bedroht. Aber, und das ist das Wichtigste, er sagt, dieser Krieg ist zwar das Scharnier zwischen zwei Jahrhunderten, aber vor allem ist er eine Epoche für sich selbst. Eine Geschichte von Dynamiken und Eigenlogiken, die jenseits von vorher und nachher liegen. Und diese Eigengeschichte des Krieges, die ist in Leonhardts Buch die Hauptsache, und zwar ganz unangefochten. Bei anderen Büchern über den Ersten Weltkrieg, vor allem über den Beginn, die wir hier schon besprochen haben, war die Frage nach dem deutschen Anteil oder der deutschen Schuld immer oder oft eine ganz zentrale. Was sagt denn Leonhardt zur deutschen Verantwortung für diesen Krieg? Also Leonhardt glaubt einiges nicht, aber das glauben ja mittlerweile viele Autoren nicht. Zum Beispiel, dass mit dem preußischen Militarismus, der in den Krieg geführt haben soll. Denn auch die anderen Gesellschaften um den Aufrüstungschampion Deutschland herum kannten diesen Militarismus. Zugleich gab es auch namentlich in Deutschland pazifistische Bewegungen und massive Warnung davor, dass also der nächste Krieg dann tatsächlich ein Rendezvous mit dem Tod wird, wie es noch niemand gesehen hat. Für Leonhardt haben während der Serbienkrise, also nach der Ermordung von Erzherzog Franz Ferdinand, alle Beteiligten zur Eskalation beigetragen, also Belgrad, Wien, Berlin, die Mittelmächte, dann die Alliierten, Petersburg, Paris, London. Was aber die mögliche Deeskalation, die ist ja noch, das war ja selbst Anfang August noch möglich, was diese Deeskalation angeht, da sagt er, Deutschland und Großbritannien stehen in der Hauptverantwortung. Berlin sei mit dem Blankoscheck für Österreich-Ungarn sehr bewusst ins Risiko gegangen und Großbritannien habe die europäische Krise dann ins Globale gehoben, als es nach der Verletzung der belgischen Neutralität zu dem Waffengriff und dann natürlich auch das ganze Empire mit reinzog. Wenn dieses Buch ein so gründliches und umfassendes, ganzheitliches ist, wie Sie sagen, wie hat Jörn Leonhardt das dann organisiert oder welche Themen geht er besonders intensiv an? Chronologie ist nur sein grobes Raster. Er steckt die einzelnen Kapitel modular, also nach dem Baukastenprinzip, zusammen. Jedes einzelne kreist um einen bestimmten Problemkomplex, fast immer in internationaler Perspektive. Und ich glaube, man versteht einiges vom Charakter dieses Buches, wenn man nur die Überschriften liest. Lassen Sie mich einige nennen. Da lautet zum Beispiel einige multiethnische Kriegsgesellschaften von der umkämpften Loyalität zur Eskalation ethischer Gewalt. Man hört schon den gedanklichen, den reflektierten Anspruch dieser Überschrift. Eine andere lautet Krieg begründen, Gewalt verstehen, intellektuelle Muster der Erfahrungsaneignung oder Zerfallskriege und Unabhängigkeitskämpfe, die Auflösung der kontinentaleuropäischen Empire. Auf dieser Ebene ist das Material organisiert, zusammengesteckt. Leonard hat ein scharfes Auge auf alles. Er steht sehr sicher im Stoff. Seine besondere Leidenschaft gilt meines Erachtens nicht diesem oder jenem Thema, sondern dem Ganzen des Krieges, das er plastisch zeigen will. Er ist kein Quellenvirtuose, das kann er jetzt nicht auch noch leisten. Er ist der große Kompilator, der den Forschungsstand ingeniös ausbeutet. Und bei dieser großen Kompilation 1157 Seiten, sind da alle Seiten zwingend oder ist es dann irgendwo vielleicht doch zu viel? Also ich glaube, dass das Buch einen neuen Maßstab setzt. Ich würde es also erst einmal 10-mal loben, bevor ich es dann einmal kritisiere. Aber ja, auf den letzten 200-300 Seiten hatte ich punktuell den Eindruck, es ginge vielleicht hier und da ein bisschen straffer. Die Komplexität und Plastizität, die sorgt dafür, dass sich gewisse Redundanzen hier und da einschleichen. Es mag auch Strittiges geben, das werden jetzt die Fachhistoriker sicherlich bald herausfinden. Aber ich möchte hier auf keinen Fall mit kleinen Makel enden. Die Büchse der Pandora liest sich nicht leicht, doch das Buch ist ein erlesener Hauptgewinn. Die Büchse der Pandora, die Geschichte des Ersten Weltkriegs von Jörn Leonhard im CH Beck Verlag erschienen. Wie gesagt, mit 1157 Seiten, 38 Euro ist der Preis für dieses von Arno Ozzesek so gelobte Werk. Mehr zu dem Buch erfahren Sie auf unserer Internetseite deutschlandradiokultur.de. Deutschland.